»Sind Sie schon lange hier?« fragte Ben. Sie saßen an einer schmalen Plastiktheke und tranken Kaffee aus grauen Plastiktassen. Wade Fraser, unser Psychiater, kam als erster an. Das war vor etwa 2 Monaten. Die übrigen sind dann so nach und nach hereingetröpfelt. Ich hoffe nur, Morley kommt bald. Wir können es kaum erwarten, endlich zu erfahren, worum es hier geht. Sind Sie sicher, dass es Fraser nicht schon weiß? Wie meinen Sie das? Betty Jo Byrne blinzelte ihn verwirrt an. Er war der Erste. Er hat euch sozusagen in Empfang genommen. Ich meine, uns. Vielleicht ist das Ganze hier also ein psychologisches Experiment, das Fraser veranstaltet. Ohne diese Tatsache jemanden mitzuteilen, verständlicherweise. Nun, wovor wir wirklich Angst haben, Mr. Tallchief, ist etwas ganz anderes. Dass nämlich unsere Anwesenheit hier überhaupt keinen Sinn und Zweck hat. Und dass wir nie wieder hier weg können. Wir alle sind mit einer Kapsel hierher gekommen. Eine Einwegkapsel. Das war Bedingung. Und wie man weiß, kann man mit so einer Kapsel zwar landen, aber nicht wieder starten. Ohne Hilfe von außen werden wir diese Welt nie wieder verlassen können. Vielleicht ist die Kolonie ein Gefängnis. Wir haben diese Möglichkeit schon in Erwägung gezogen. Vielleicht haben wir alle irgendetwas verbrochen oder jemand denkt, wir haben etwas verbrochen. Sie musterte Ben mit ihren ruhigen grauen Augen. Haben Sie etwas angestellt, Mr. Tallchief? Angestellt? Sie sind doch kein Verbrecher oder sowas. Nicht, dass ich wüsste. Sie sehen ganz normal aus. Danke. Ich meine, Sie sehen nicht wie ein Verbrecher aus. Sie stand auf und ging zu einem Schrank auf der gegenüberliegenden Seite des Raums. Haben Sie etwas gegen einen Schluck Seagram's VO? Ganz im Gegenteil, erwiderte er, voller Vorfreude auf jene kleine, wärmende Flamme, die der Alkohol immer in ihm entzündete. Während sie da saßen und ihren mit Whisky aufgepeppten Kaffee tranken, kam Dr. Milton Bubble herein und ließ sich ebenfalls an der Theke nieder. »Dieser Planet ist ein einziges Drecksloch«, sagte er zu Ben, sein verlebtes, flaches Gesicht angewidert verzogen. »Schlicht und einfach ein Drecksloch. Oh, danke.« Er nahm eine Kaffeetasse von Betty Jo entgegen, trank einen Schluck und sah noch angewiderter drein. »Was ist denn da drin?« Er bemerkte die Flasche Seagrams. »Verflucht. Müsst ihr den Kaffee damit ungenießbar machen?« »Es tut gut«, entgegnete Betty Jo. Dr. Bubble schob die Tasse von sich weg. »Wir sind schon eine sonderbare Gesellschaft hier«, sagte er dann. »Wissen Sie, Tallchief, ich bin jetzt bereits 1 Monat hier und habe noch keinen gefunden, mit dem man reden könnte. Richtig reden. Jeder hier interessiert sich nur für sich selbst. Sie natürlich ausgenommen, BG.« Betty Jo sah auf. »Keine unnötige Höflichkeit, Doktor. Sie haben ja recht, auch was mich betrifft. Es ist mir zum Beispiel völlig egal, was Sie sagen, Bubble. Oder irgendein anderer. Ich will nur in Frieden gelassen werden.« Sie wandte sich Ben zu. »Wenn ein Neuer landet, sind wir anfangs natürlich neugierig. Wie bei Ihnen. Aber dann, wenn wir uns den Betreffenden angesehen, ihm ein bisschen zugehört haben, ist es wieder genauso wie vorher.« Sie nahm ihre Zigarette vom Rand des Aschenbechers und inhalierte tief. »Das heißt nicht, dass wir was gegen Sie hätten, Mr. Tallchief. Auch Bubble hat's nicht so gemeint. Aber wenn wir Sie kennengelernt haben, werden Sie für uns nicht mehr sein als ein Möbelstück, wie wir für Sie. Noch reden Sie mit uns. Aber das dauert nicht lange, das kann ich Ihnen versichern. Dann werden Sie sich zurückziehen in...« Sie zögerte, fuhr mit der rechten Hand in der Luft umher, als suche sie dort das richtige Wort. Als wäre ein Wort ein dreidimensionales Objekt, das sie mit Händen greifen könnte. »Nehmen Sie Belt nur. Das Einzige, was ihn noch interessiert, ausschließlich, ist die Klimaanlage. Es ist geradezu eine Phobie bei ihm, dass das Ding mal kaputt gehen könnte, was seinem Getue nachzuschließen unser Ende bedeuten würde. Er meint offenbar, die Kühlanlage bewahrt uns vor«, sie gestikulierte mit der Zigarette, »vor dem Schmelzen.« »Aber er ist harmlos«, sagte Bubble. »Oh, wir sind alle harmlos«, erwiderte Betty Jo. »Wollen Sie wissen, was mit mir los ist, Mr. Tallchief? Ich nehme Pillen. Schauen Sie mal.« Sie öffnete ihre Handtasche, kramte eine durchsichtige Plastikdose hervor und gab sie Ben. »Die blauen da sind Stilazin. Das nehme ich gegen Übelkeit. Aber eigentlich ist Stellazin ein Beruhigungsmittel. Das heißt, wenn Sie weniger als 20 Milligramm pro Tag nehmen. Bei größeren Dosen ist es ein Antihalluzinogen. Nun, wie auch immer. Das Problem bei Stellazin ist, dass es gefäßerweiternd wirkt. Ich habe manchmal Schwierigkeiten beim Aufstehen, wenn ich es eingenommen habe. Hypostase heißt dieses Symptom, glaube ich. Also schluckt sie auch was Gefäßverengendes, murmelte Bubble. Ja, das sind diese kleinen weißen Tabletten. Betty Jo deutete auf den entsprechenden Teil der Dose. Methamphetamin. Und diese grünen Kapseln hier? Eines Tages, unterbrach sie Bubble, werden aus ihren Pillen Vögel schlüpfen. Was soll denn das heißen? Nun, die Dinger sehen aus wie bunte Vogeleier. Na ja, gewissermaßen. Betty Jo schraubte den Deckel der Dose ab und schüttelte sich ein buntes Häufchen Pillen auf die Handfläche. Diese rote Kapsel, das ist Pentabarbital, ein Schlafmittel. Und die gelbe hier ist Norpramin. Das kompensiert die depressive Wirkung des Melaril auf das zentrale Nervensystem. Ja, und dieses eckige, orangene Dragee ist was ganz Neues. Es hat 5 Schichten, die sich erst nach und nach auflösen, wie bei einer Stufenrakete. Ein sehr effektives ZNS-Stimulans. Dann hier... Haben Sie das mitgekriegt, Mr. Tallchief? Warf Bubble ein. Sie nimmt ein Zentralnervensystem-Depressivum und gleichzeitig ein entsprechendes Stimulans. Hebt sich da die Wirkung nicht gegenseitig auf? Fragte Ben. Sollte man meinen, ja, erwiderte Bubble. Aber nicht bei mir, sagte Betty Jo mit fester Stimme. Ich meine, ich kann beide Wirkungen getrennt fühlen. Ich weiß, dass mir beides gut tut. In diesem Moment steckte Toni Dunkelwelt, der junge Fotograf und Bodenprobenexperte, den Kopf zur Tür herein und rief: Eine Kapsel setzt zur Landung an. Das muss Morley sein. Mit einem lauten Knall fiel die Tür wieder zu. Betty Jo erhob sich träge. Na, dann sind wir also endlich komplett. Sie ging zur Tür. Kommen Sie, Bubble. Und Sie auch, Mr. Achtel-Indianer Tall Chief. Ben trank den restlichen Seagrams aus seiner Kaffeetasse, stand etwas unsicher auf und folgte dann den beiden anderen durch die Tür hinaus in das milchige Tageslicht.